Abschnitt 18 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel: Traurige Familienverhältnisse. Keine 5 Tage waren vergangen, als sich schon Lucillas traurige Besorgnisse in Betreff Oscars bestätigten. Er hatte einen 2. epileptischen Anfall. Die versprochene Konsultation mit dem Brightoner Arzte fand statt. Der neue Arzt machte uns wenig Hoffnung. Die rasche Aufeinanderfolge der beiden Anfälle war nach seiner Ansicht ein schlimmes Zeichen. Er gab allgemeine Verordnungen für Oscars Behandlung und überließ es seiner eigenen Entscheidung, ob er es mit einer Ortsveränderung versuchen wolle. Keine solche Veränderung, schien der Arzt zu meinen, würde einen unmittelbaren Einfluss auf die epileptische Disposition üben. Der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten würde sich infolgedessen vielleicht heben, das sei aber auch alles. Was die Heirat anlangte, so erklärte er ohne Zaudern, dass wir daran fürs Erste nicht denken dürften. Lucilla nahm den Bericht über das Ergebnis der ärztlichen Konsultation mit einer verstockten Resignation auf, die mich betrübte. »Erinnern Sie sich, was ich Ihnen sagte, als er seinen ersten Anfall hatte?« rief sie. »Unsere Sommerzeit ist vorüber, unser Winter ist gekommen.« Sie sagte das wie jemand, der einem kommenden Ereignisse hoffnungslos entgegensieht, der fest überzeugt ist, dass ihm ein Unglück bevorsteht. Erst als Oscar eintrat, ermannte sie sich. Er war höchst begreiflicherweise in einer sehr gedrückten Stimmung. Alle seine Aussichten waren ihm vorläufig zerstört. Lucilla tat mit Erfolg ihr Bestes, ihn aufzuheitern. Meinerseits versuchte ich es vergebens, ihn zu überreden, Browndown zu verlassen und sich an einem luftigeren Orte zu zerstreuen. Er hatte eine ängstliche Scheu vor neuen Gesichtern und neuen Umgebungen. In der Gesellschaft dieser beiden trübseligen, schwer bedrückten jungen Menschen fing selbst die mir angeborene Heiterkeit zu schwinden an. Wenn wir alle drei inmitten einer Wildnis in die Tiefe eines ausgetrockneten Brunnen geraten wären, wir hätten unsere Aussichten kaum mit größerer Mutlosigkeit ansehen können, als wir es jetzt taten. Zum Glück waren Oscar wie Lucilla leidenschaftliche Freunde der Musik. Wir nahmen in jenen Tagen des Unglücks Zuflucht zum Klavier als unseren besten Trost. Lucilla und ich spielten abwechselnd und Oscar hörte uns zu. Wir musizierten viel, waren aber übrigens einsilbig und verstimmt. Der ehrwürdige Finch fand sich mit seinem Anteil an unseren jetzigen Prüfungen durch möglichst laute Reden ab. Wer den kleinen Pfarrer in jenen Tagen hörte, hätte glauben sollen, niemand empfinde unser häusliches Unglück so schmerzlich wie er. Es war der Mühe wert, ihn am Tage der ärztlichen Konsultation zu sehen, wie er in dem Wohnzimmer seiner Frau auf- und abstolzierte und seine aus seiner Frau und mir bestehende Zuhörerschaft harangierte. Frau Finch saß in der einen Ecke im Unterrock und Schal mit dem Baby und Roman und ich in der anderen Ecke, um einer an mich gerichteten Anfrage gemäß mit dem Pfarrer zu beraten, mit anderen Worten, um es mit anzuhören, wie Herr Finch erklärte, dass er derjenige sei, welchen die über unserem Hause hängende Wolke des Unglücks am tiefsten überschatte. »Ich verzweifle, ich versichere Sie, Madame Pratolungo, ich verzweifle daran, Ihnen einen Begriff davon zu geben, wie tief mich dieser traurige Zustand der Dinge ergreift. Sie sind sehr gut gegen uns gewesen. Sie haben uns die Teilnahme einer wahren Freundin bewiesen, aber Sie können sich unmöglich eine Vorstellung davon machen, wie schwer dieser Schlag mich betroffen hat. Ich bin zerschmettert, Madame Pratolungo.« Das sagte er in meiner Ecke zu mir, dann wandte er sich an seine Frau in ihrer Ecke und wiederholte, »Liebe Frau, ich bin zerschmettert. Es gibt keinen anderen Ausdruck, um meinen Zustand erschöpfend zu bezeichnen. Zerschmettert.« Dann stellte er sich in die Mitte der Stube und sah abwechselnd mich und seine Frau erwartungsvoll an. Sein Gesicht und sein ganzes Benehmen sagten deutlich, wenn diese beiden Frauen jetzt in Ohnmacht fallen, so werde ich das, nach dem, was ich ihnen eben mitgeteilt habe, nur sehr angemessen und natürlich finden. Ich wartete ab, was die Frau vom Hause tun würde. Frau Finch aber sank nicht mit dem Baby und dem Roman ohnmächtig zu Boden. Dadurch ermutigt, erlaubte auch ich mir, ruhig sitzen zu bleiben. Ich machte ein möglichst klägliches Gesicht. Frau Finch blickte ehrfurchtsvoll zu ihrem Gatten auf, als ob sie ihn für das edelste Wesen halte, und hielt schweigend das Schnupftuch vor die Augen. Das befriedigte Herrn Finch, und er fuhr fort, »Meine Gesundheit hat gelitten, ich versichere Sie, Madame Pratolungo, meine Gesundheit hat gelitten. Seit diesem traurigen Vorfall ist meine Verdauung gestört, das Gleichgewicht meiner Kräfte geschwunden, die Regelmäßigkeit meiner Funktionen gebrochen. Ich bin lediglich infolge dieser traurigen Angelegenheit von Anfällen eines krankhaften Appetits geplagt. Ich muss zu ganz ungewöhnlichen Zeiten meine Mahlzeiten nehmen. Mein Frühstück mitten in der Nacht, Mittagessen um 4 Uhr morgens. Ich muss auch jetzt etwas zu mir nehmen.« Herr Finch hielt entsetzt über diese Entdeckung plötzlich inne und versank mit finster zusammengezogenen Brauen, indem er die Hand krampfhaft gegen die unteren Knöpfe seiner verschossenen Weste presste, in tiefes Nachdenken. Frau Finchs wasserblaue Augen blickten mit einem feucht-melancholischen Ausdruck ehelicher Trauer zu mir hinüber. Der Pfarrer schien plötzlich durch die Beratung mit seinem Magen erleuchtet zu sein, stolzierte auf die Tür zu, riss sie weit auf und rief mit einer Donnerstimme die Treppe hinab, »Koche mir ein weiches Ei!« Er ging wieder in die Mitte des Zimmers, hielt mit einem scharf auf mich gerichteten, strengen Blick eine zweite Beratung mit seinem Magen, stolzierte in wütender Eile wieder nach der Tür und brüllte eine Kontraorde die Küchentreppe hinab. »Kein Ei! Gib mir einen geräucherten Hering!« Er kam zum zweiten Male ins Zimmer zurück. Dieses Mal schloss er die Augen und legte die Hand wie zerstreut auf den Kopf. Wieder wandte er sich abwechselnd an Frau Finch und an mich. »Sieh doch selbst, Frau, sehen Sie nur, Madame Pratolungo, in welchem Zustande ich mich befinde. Es ist wahrhaft bejammernswert. Bei den geringfügigsten Dingen kann ich zu keinem Entschlusse kommen. Erst glaube ich, ich müsse ein weiches Ei essen. Dann meinte ich, mir würde ein geräucherter Hering gut tun. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich will, auf mein Ehrenwort als Geistlicher und Gentleman. Ich weiß nicht, was ich will. Ein krankhafter Appetit während des ganzen Tages, eine krankhafte Schlaflosigkeit während der ganzen Nacht. Welcher Zustand! Ich habe keine Ruhe. Ich störe meine Frau nachts. Ich störe dich nachts, Frau. Wie viele Male muss ich mich, seit dieses Unglück uns betroffen hat, im Bett umherwälzen, bevor ich einschlafe? 8 Mal? Bist du deiner Sache gewiss? »Übertreibe nicht. Bist du gewiss, dass du die Male gezählt hast? Ach, du gute Seele, ich kann mich nicht erinnern. Ich versichere Sie, Madame Pratolungo, ich kann mich nicht erinnern, jemals eine solche totale Erschütterung meines ganzen Organismus erfahren zu haben wie jetzt.« In einem annähernd ähnlichen Zustande befand ich mich vor einigen Jahren bei der 5. letzten Entbindung meiner Frau. War es nicht bei deiner 5. letzten Entbindung, Frau, oder war es bei deiner 6. letzten? Deiner 5. letzten? Bist du deiner Sache gewiss? Leitest du nicht unsere Freundin irre? »Du hast recht, du gute Seele. Damals hatte mein Zustand seinen Grund in pekuniären Verlegenheiten, Madame Pratolungo. Diese pekuniären Verlegenheiten überwand ich damals. Wie soll ich aber mein jetziges Missgeschick überwinden? Mein Plan für Oskar und Lucilla war vollkommen fertig. Die künftige Gestaltung meiner Verhältnisse zu meinen verheirateten Kindern lag schon in der angenehmsten Klarheit vor mir. Ich sah meine eigene Zukunft, ich sah die Zukunft meiner Familie vor mir. Und was sehe ich jetzt? Alles mit einem Schlage vernichtet. unerforschliche Vorsehung. Er hielt inne und erhob Augen und Hände fromm zur Zimmerdecke. Die Köchin erschien mit dem geräucherten Hering. »Unerforschliche Vorsehung«, wiederholte Herr Finch in einem etwas leiseren Ton. »Isst den Hering, ehe er kalt wird, lieber Mann«, sagte Frau Finch. Der Pfarrer hielt wieder inne. Seine ruhelose Zunge trieb ihn, mit seinen Reden fortzufahren. Sein undisziplinierter Magen verlangte nach dem Hering. Die Köchin nahm den Deckel von der Schüssel. Herrn Finchs Nase schlug sich sofort auf die Seite seines Magens. Er ließ es bei der unerforschlichen Vorsehung bewenden und schüttete Pfeffer auf seinen Hering. Nachdem ich so berichtet habe, wie der Pfarrer angesichts des Unglücks, welches die Familie betroffen hatte, sprach, habe ich mein Bild nur noch durch die Angabe dessen, was der Pfarrer demnächst tat, zu vervollständigen. Er borgte 200 Pfund von Oskar und hörte alsbald auf, sich mitten am Tage geräucherte Heringe zu bestellen und Frau Finch nachts im Schlafe zu stören. Die trüben Herbsttage gingen zu Ende und die langen Winterabende nahmen ihren Anfang. Unsere Aussichten für die Zukunft gestalteten sich keineswegs freundlicher. Vergebens boten die Ärzte alles auf, einen Zustand der Besserung Oskars herbeizuführen. Die schrecklichen Zufälle wiederholten sich wieder und wieder. Die Tage vergingen und unser trübes Leben nahm seinen einförmigen Fortgang. Ich war geneigt, mit Lucilla anzunehmen, dass irgendeine Krisis nahe bevorstehen müsse. »So kann es nicht fortgehen«, pflegte ich bei mir zu denken, namentlich wenn ich sehr hungrig war. Bevor das Jahr zu Ende geht, muss sich etwas ereignen. Der Monat Dezember kam und es ereignete sich endlich etwas. Mit den traurigen Verhältnissen in der Familie des Pfarrers trafen gleich traurige Verhältnisse in meiner eigenen Familie zusammen. Ich erhielt einen Brief von einer meiner jüngeren Schwestern aus Paris. Derselbe enthielt beunruhigende Nachrichten über eine mir sehr teure Person, deren ich bereits im Beginn dieser Erzählung gedacht habe, über meinen lieben Papa. War der ehrwürdige Urheber meiner Tage gefährlich krank? Ach nein, das nicht gerade, aber ihn hatte das nächst einer tödlichen Krankheit Schlimmste betroffen. Er war sterblich verliebt in ein übel berufenes junges Frauenzimmer und das in einem Alter von 75 Jahren. Was soll ich von meinem alten Vater sagen? Er ist eine urkräftige Natur. Papa hat ein jugendfrisches, nie alterndes Herz. Ich bedauere, den Leser mit meinen Familienangelegenheiten behelligen zu müssen, aber dieselben verknüpfen sich, wie man sehen wird, allmählich auf das Engste mit den Angelegenheiten Oskars und Lucillas. Ich sehe mich unglücklicherweise dazu verurteilt, diese Geschichte nicht erzählen zu können, ohne früher oder später die einzige, freilich liebenswürdige Schwäche des heitersten, angenehmsten und bestkonservierten Mannes seiner Zeit zu berühren. Ach, ich muss jetzt auf Eierschalen gehen, das weiß ich wohl. Das englische Gespenst mit Namen Schicklichkeit schleicht sich auf meinem Schreibtisch an mich heran und flüstert mir wütend ins Ohr, »Madame Pratolungo, wenn Sie die Wangen der Unschuld erröten machen, so ist es von dem Augenblick an mit Ihnen und Ihrer Geschichte vorbei.« »Oh, ihr leicht entzündlichen Wangen der Unschuld, übet dieses eine Mal Nachsicht, und ich will versuchen, ob ich die Sache nicht erzählen kann, ohne bei euch Anstoß zu erregen.« Darf ich den guten Papa als einen Priester im Tempel der Venus, welcher unaufhörlich Weihrauch auf dem Altar der Liebe verbrennt, bezeichnen? Nein. Tempel der Venus ist heidnisch und Altar der Liebe ist kein schicklicher Ausdruck. Sehen wir daher von diesen Bezeichnungen ab. Nur so viel will ich von meinem ewig jungen Vater sagen, dass sein Leben von Jugend auf eine einzige ununterbrochene Huldigung der Reize des schwächeren Geschlechts gewesen war und dass meine Schwestern und ich, die wir ja selbst diesem Geschlechte angehörten, es nicht über uns gewinnen konnten, ihn deshalb zu verlassen. Er war ein so schöner, herzlicher, liebenswürdiger Mann, der nur einen Fehler hatte, und dieser eine Fehler war ein Kompliment für die Frauen, welche ihn natürlich wieder anbeteten. Wir fanden uns in unser Schicksal. 4 Jahre nach dem Tode unserer Mutter gewöhnten wir uns darin, in fortwährender Furcht vor der Möglichkeit zu leben, dass er eine von den Hunderten gewissenloser Dirnen, die sich seiner bemächtigt hatten, heiraten und, was noch schlimmer gewesen wäre, sich wegen dieser Weiber mit Männern duellieren möchte, die seine Enkel hätten sein können. Papa war so empfindlich und so tapfer. Unendlich oft war an mich als die Tochter, welche den stärksten Einfluss auf ihn übte, die Aufforderung ergangen, mich ins Mittel zu legen, und ebenso oft war es mir gelungen, ihn auf die eine oder die andere Weise aus den Banden, in die er sich hatte schlagen lassen, zu erlösen. Immer aber hatte die Sache auf dieselbe traurige Weise mit einer Entschädigung durch Geld geendigt, wobei ich über das betreffende Frauenzimmer, das schamlos genug war, eine Schädigung einzugestehen, mein Verdikt dahin abgebe. Es geschieht ihr recht. Der vorliegende Fall war eine Wiederholung aller früheren Fälle. Meine Schwestern hatten alles aufgeboten, der Sache Einhalt zu tun. Mir blieb nichts anders übrig, als mich selbst auf den Schauplatz zu begeben, um meine Tätigkeit vielleicht damit zu beginnen, dass ich das betreffende Frauenzimmer mit Ohrfeigen traktierte, jedenfalls aber damit zu endigen, dass ich dem Weibe die Taschen füllte. Meine Entfernung in diesem Augenblicke war für meine blinde Lucilla mehr als eine Verdrießlichkeit. Sie verursachte ihr wahren Kummer. Am Morgen meiner Abreise umschlang sie mich mit einer leidenschaftlichen Zärtlichkeit, als ob sie entschlossen sei, mich nicht von sich zu lassen. »Was soll ich ohne Sie anfangen?« sagte sie. »Es ist hart für mich, in diesen traurigen Tagen den Trost Ihrer Stimme entbehren zu sollen. Ich werde mich jedes Haltes beraubt fühlen, wenn Sie nicht mehr bei mir sind. Wie lange werden Sie fortbleiben?« »Ich brauche einen Tag zur Reise nach Paris«, antwortete ich, »einen Tag zur Rückreise, macht 2, 5 Tage, wenn es in dieser Zeit möglich ist, die Dirne niederzuschmettern und Papa zu erlösen, macht 7 Tage. Sagen wir also, wenn es irgend möglich ist, nicht länger als eine Woche.« »Sie müssen gleich viel, was geschehen möge, vor Neujahr zurück sein.« »Und warum?« »Ich muss meinen jährlichen Besuch bei meiner Tante machen. Ich habe ihn 2-mal aufgeschoben und muss daher durchaus vor Jahresschluss nach London gehen, um dort meine vorgeschriebenen 3 Monate in Fräulein Batchfords Hause zu verleben. Ich hatte gehofft, vor Jahresschluss Oskars Frau zu sein.« Sie hielt einen Augenblick inne, um die Festigkeit ihrer Stimme wieder zu gewinnen. »Das ist jetzt alles vorbei. Wir müssen uns trennen. Wenn ich aber Sie nicht hier lassen kann, um ihn während meiner Abwesenheit zu trösten und für ihn zu sorgen, so bleibe ich, mag daraus entstehen, was da will, in Dimchurch.« »Wenn sie zur festgelegten Zeit in Dimchurch blieb, ohne verheiratet zu sein, so bedeutete das in Gemäßheit der testamentarischen Bestimmungen ihres Onkels so viel wie den Verlust ihres Vermögens. Wenn der ehrwürdige Finch sie gehört hätte, so würde er nicht einmal haben ausrufen können, »Unerforschliche Vorsehung!« Er würde vor Schreck auf der Stelle das Bewusstsein verloren haben.« »Fürchten Sie nichts, Lucilla«, antwortete ich, »ich werde vor der für Ihre Abreise festgesetzten Zeit wieder hier sein. Überdies geht es mit Oskar bis dahin vielleicht besser. Er wird vielleicht imstande sein, Ihnen nach London zu folgen und Sie bei Ihrer Tante zu besuchen.« Sie schüttelte den Kopf mit einem so tief traurigen Ausdruck des Zweifels, dass ich mich der Tränen nicht erwehren konnte. Ich küsste sie zum letzten Male und eilte davon. Mein Weg führte mich zuerst nach New Haven und dann über den Kanal nach Dieppe. Ich hatte, glaube ich, selbst nicht gewusst, wie teuer mir Lucilla geworden war, bis ich bei der ersten Wendung des Weges nach Brighton das Pfarrhaus aus meinem Gesichte verlor. Meine angeborene Festigkeit verließ mich. Mich marterte eine böse Ahnung, dass ich während meiner Abwesenheit ein großes Unglück ereignen werde. Ich erstaunte über mich selber, mich, die Witwe des Spartaners Bratolungo, als ich wie eine gewöhnliche Frau in Tränen ausbrach. Früher oder später müssen wir empfindsamen Seelen das Vorrecht der Liebe alle mit einem Herzeleid bezahlen. Gleich viel Herzeleid oder nicht, man muss, solange man in dieser Welt ist, etwas lieben. Ich liebte Lucilla. Vor Lucilla liebte ich meinen Bratolungo. Vor Bratolungo, nun, ich denke, man wird es mir erlassen, noch weiter zurückzugehen. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Dezember 2023.